CD Nummer 4. Fortsetzung der Briefe an Vanessa von Jeremy W. Hayward. Für jemanden, der gelernt hat, sein normales Ich-Bewusstsein im Traum aufwachen zu lassen, man nennt das luzides Träumen, wirkt die Traumwelt so real wie die des Wachbewusstseins, manchmal sogar noch lebendiger. Wir halten die Welt, die wir im Wachzustand wahrnehmen, im Allgemeinen für realer, weil wir darin gemeinsame Erfahrungen machen. Wir sehen den gleichen Baum, zumindest nehmen wir das an. Beim luziden Träumen kannst du jedoch deine Traumwelt verändern. Das geht so weit, dass man sogar in die Traumwelt anderer eintreten kann und umgekehrt. Es gibt Fälle, dass zwei Menschen durch gezieltes Training so weit kamen, dass sie dieselbe Traumwelt aufsuchen konnten. Nacht für Nacht trafen sie sich an einem verabredeten Traumort und bestanden gemeinsame Abenteuer, wie sich dann nach dem Aufwachen bestätigen ließ. Von einem Paar wurde sogar bekannt, dass sie das Traumexperiment abbrachen, weil die Traumwelt, die sie Nacht für Nacht gemeinsam aufsuchten, allmählich realer zu wirken begann als ihre Wachwelt und sie befürchteten, sie könnten eines Tages nicht mehr zurückkehren wollen. Also, welche Welt ist wirklich, wirklich? Wir müssen einen mittleren Weg einschlagen, zwischen den Extremen, dass nur die Außenwelt wirklich ist oder alles im Kopf ist. Den mittleren Weg gehen heißt zu sehen, dass dein Körpergeist auf seinem Weg durchs Leben nicht einfach eine gänzlich vorgegebene Welt durchmisst, sondern bei jedem Schritt zwischen einer ganzen Reihe von Möglichkeiten wählt. Wir verarbeiten nicht einfach Informationen, die uns aus einer fix und fertigen Welt zugehen, sondern bringen unsere Welt hervor, aus einem Bereich, in dem noch nicht alles fertig und festgelegt ist. Eine Welt hervorbringen oder in Szene setzen ist einem dynamischen Gestalten oder Herumprobieren vergleichbar, sagt der Neurowissenschaftler Francisco Varela, einer der Hauptvertreter des mittleren Weges. Wie unsere Wahrnehmung unsere Welt gestaltet, verdeutlicht er am Beispiel des Wassers, das in den Bergen zur Zeit der Schneeschmelze kleine Rinnsale bildet. Das Bett, das solch ein Rinnsal auswäscht, wird immer tiefer, sodass nachfolgendes Wasser diesen Weg immer leichter nimmt, ganz ähnlich unserem Wahrnehmen und Handeln, das immer bereitwilliger den gewohnten Bahnen folgt. Aber es besteht jederzeit die Möglichkeit einer neuen Verzweigung, die ein neues Bachbett entstehen lässt, und so besteht auch für unsere Erfahrung immer die Möglichkeit, dass etwas völlig Neues einsetzt. Die Welt, die unser Körpergeist aus der Fülle, in die wir eingebettet sind, herausgreift und wahrnimmt, ist nur durch unsere eigene Geschichte und die unserer Umwelt eingeschränkt. Aber innerhalb dieser sehr weit gezogenen Grenzen stehen unserer Erfahrung viele Möglichkeiten offen. Ganz ähnlich wie bei einem Schachspiel, bei dem stets etliche Möglichkeiten für den nächsten Zug bestehen, aber die bereits gemachten Züge eine gewisse Einschränkung darstellen. Wie kommt es, dass du und ich die gleiche Welt wahrnehmen oder das zumindest glauben? Zunächst haben wir beide menschliche Körper. Das prägt unsere Erfahrung schon sehr weitgehend, sodass deine und meine Welt einander viel ähnlicher sind als etwa der einer Fledermaus. Wir sind auch in derselben Kultur mit ihren feststehenden Annahmen über Existierendes und Nicht-Existierendes aufgewachsen. Dann die Sprache. Wir erkennen ein Muster und geben ihm denselben Namen, zum Beispiel Apfelsine. Wie unsere Sprache mitbestimmt, was da draußen in unserer Welt zu sein scheint, habe ich bereits dargestellt. Mit diesen drei Dingen, wir haben beide einen menschlichen Körper, wir sind in derselben Kultur groß geworden und wir sprechen dieselbe Sprache, haben wir genügend Gemeinsamkeiten zwischen unseren beiden Welten, um für alle praktischen Zwecke annehmen zu können, dass wir in ein und derselben Welt leben. Die sogenannte reale Welt ist eine aus einer Vielzahl möglicher Welten zusammengebaute gemeinsame Erfahrung. Wir erleben heute keine anderen Welten mehr, weil das in unserer Gesellschaft seit Jahrhunderten verpönt ist. Die Methodik der Wissenschaft ruht auf dem Prinzip, dass nur real sein kann, was von allen gleich erfahren wird. Und die psychiatrische Zunft schließt sich dem an. Alles Einzigartige wird mehr und mehr ins Abseits gedrängt, bis wir geradezu Angst bekommen vor Menschen, die anders oder gar exzentrisch wirken, da sie die Realität unserer gemeinsamen Welt in Frage zu stellen scheinen. Fassen wir zusammen. Es gibt keine von dir getrennte, vorgegebene Welt, die passiv wie von einer Kamera wahrgenommen wird. Aber die von dir wahrgenommene Welt ist auch nicht gänzlich deine eigene Kreation. Vielmehr formen und gestalten du und deine Welt einander von Augenblick zu Augenblick gegenseitig, während dein Denken und Handeln den Pfad deines Lebens durch die Ganzheit bahnen, von der du ein Teil bist. Was du wahrnimmst, ist durch deine Konditionierung eingeschränkt. Aber innerhalb dieser Grenzen liegt es bei dir, welche Welt du wahrnimmst und in was für einer Welt du lebst.